Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 3, 225 an Goethe, Jena, den 16. Oktober 1796. Hier erfolgen endlich zwei Monatstücke Horen. Gestern wurden sie mir von Leipzig geschickt. Der Buchhändler Böhme, an den ich die Almanache geliefert, schreibt mir zugleich den Empfang der zwei ersten Ballen und dass alle Exemplarien, die ich vorrätig bei ihm niedergelegt, es sind etwa 44 ohne die rohen Exemplare, schon vergriffen seien. Dies ist wirklich viel, denn es ging zugleich eine ansehnliche Partie Exemplare für mehr als 15 Leipziger Buchhändler mit, die also nicht zugereicht hat. Es muss ein fürchterliches Reißen darum sein, und wir werden wohl auf eine zweite Auflage denken müssen. Böhme hat nun in einem dritten Ballen 225 broschierte und wieder eine Anzahl roher Exemplare erhalten. Sobald er mir schreibt, dass diese über zwei Drittteile abgesetzt sei, so will ich zur neuen Auflage Anstalten machen lassen. Die Post ist so schlecht mit dem zweiten Ballen umgegangen, dass die Nässe einige Dutzend Exemplare verdorben haben soll. Es ist dies der Ballen, den Gabler gepackt hat. Der meinige ist wohlbehalten angelangt. Sie müssen doch das neue Stück vom Journal Deutschland lesen. Das Insekt hat das Stechen wieder nicht lassen können. Wirklich, wir sollten es noch zu Tode hetzen, sonst ist keine Ruhe vor ihm. Gegen den Cellini hat er seinen bösen Willen ausgeübt und, um sie zu schikanieren, die Stellen angepriesen, auch zum Teil extrahiert, die sie ausgelassen haben, etc. Von dem Aufsatz der Stall spricht er mit größter Verachtung. Mit Lavatern habe ich sie vorgestern unnützerweise fürchten gemacht. Es ist sein Bruder gewesen, der hier war. Reichardt soll auch in Leipzig sein, Niethammer und Paulus aber haben ihn nicht gesehen. Schlegel ist noch in Leipzig, wo sich die Herzen vermutlich gegeneinander ergießen werden. Leben Sie recht wohl, SCH. Den 17. Oktober. Eben erhalt ich einen recht schönen Brief von Körner über den Almanach. Sie sollen ihn morgen erhalten, wo ich auch noch 6 Horen zu senden habe.